Am 7. März gab es im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung zum 100. Geburtstag des revolutionären Kämpfers Ozino. Auf der Veranstaltung nahmen teil die Funktionäre der Partei und der Armee, die leitenden Mitarbeiter der Partei- und Militärorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Hinterbliebenen von Ozino, die Mitarbeiter der Institutionen, Fabriken und Werke und die verdienstvollen Personen in der Stadt Pyongyang. Der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee, Ri Myung-soo, Mitglied des Politbüros des Zirka der Partei der Arbeit Koreas und Generalstabschef der koreanischen Volksarmee, hielt ein Referat. Er betonte, das revolutionäre Leben vom antijapanischen revolutionären Kämpfer Ozino sei das glänzende Leben eines wahren Revolutionärs gewesen, der die Ideen und die Führung der Partei und des Staatsführers mit Waffe verteidigt und sich für den Sieg der koreanischen Revolution, Sungun-Revolution, eingesetzt und es durch sein eigenes Beispiel gezeigt habe, wie man den Staatsführer verehren und unterstützen solle. Die reine Treue und die revolutionären Charakterzüge von Ozino, der die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit reinem Gewissen unterstützt habe, werden mit dem siegreichen Fortschritt der koreanischen Revolution bei allen Angehörigen der Volksarmee und der gesamten Bevölkerung ewig unvergessen bleiben.